Trackstar Mix Mission 08, just for you. We'll be right back.

Mix Mission 08 hier bei Sunshine Live. Und das ist der Mix von Ronald van Gelderen. Und er hat auch seine Label-Kollegen in seinen Mix mit reingepackt. Jetzt im Moment Marco V, Journey into Sound und danach Marcel Woods mit High Five. Die Playlist auf www.sunshine-live.de. Stop and go. Sunshine Live. Stauschau. In Rheinland-Pfalz Sichtbehinderungen durch dichten Nebel, Sichtweiten unter 50 Meter. Mehr Infos zu Staus und Behinderungen auch bundesweit per Telefon über 11885. Kennwort Sunshine Live Stau. Die Trackstore Mix Mission 08. Listen Sunshine Live. Powered by Trackstore. Der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Black Storm Mix Mission 08 auf Sunshine Live. We'll be right back. You're coming Die Tracksummings Mission 08 auf Sunshine Live. In 10 Minuten etwa, na, ein bisschen mehr, schalten wir live ins Mad nach Eisenach. Heute an den Turntables Luis Garcia und Stefan Dabruck. Die werden euch 5 Stunden dieser Party hier on air bescheren. Erik ist für uns vor Ort. Und morgen Abend tingelt die Tracksummings Mission Live Tour dann nach Dülmen, und zwar in den Gigapark. Da sind die Gigarockers am Start. Party beginnt es um 22 Uhr und auch von dort gibt es wieder eine Live-Übertragung. Ich sag an dieser Stelle schon mal tschüss. Mein Name ist Susa. Hab noch eine ganz tolle Nacht und genieß noch die letzten Minuten von Ronald van Gelderen. Playlist auf www.sunshine-live.de. Jetzt im Moment haben wir gerade Signum mit Distant Signature im Originalmix. Schöne Nacht noch.